im Diskuswurf der klassischen Disziplin beginnt Carpenter, USA. Übergedreht. Schröder, der deutsche Weltrekordmann. 47,22 Meter. Der Norweger Sørli. 48,77 Meter. Nun Carpenter. Diskuswurf der Frauen. Die Polin Wassowna ist die Hauptgegnerin der deutschen Weltrekordinhaberin Gisela Mauermeier. Der letzte Wurf von Gisela Mauermeier. Im Hammerwerfen stehen zwei Deutsche im Endkampf. Ihr Hauptgegner ist der Schwede Varngård. Es wirft Varngård Schweden. Zentimeter mehr als Hein. Lask, Deutschland. 54,10. Hein, Deutschland. Schweden. Nur 53,30. Lask, Deutschland. 55,04. Ein gewaltiger Wurf. Neuer olympischer Rekord. Deutschlands Hammerwerfer führen. Letzter Wurf. Noch weiter. 56,49. Deutscher Doppelsieg im Hammerwerfen. Dritter waren doch Schweden. Die Entscheidung im 100-Meter-Lauf. Die sechs schnellsten Läufer der Welt sind angetreten. Borgmeier, Wyckoff, Owens, Strandberg, Osendarp und Metcalf. Liegt schon vorn, Strandberg hinter ihm, Osendorf kämpft sich heran. Metcalf kommt, Ziel! Sieger im 100-Meter-Lauf, Jesse Owens. Stichkampf über 1,62 Meter. Kaun, Odem und Schark liegen noch im Wettbewerb. Als erste die Engländerin. Reiß und scheidet aus. Und nun unsere Elfriede Kaun. Ungarin. Siegerin Ibolya Csák. Erste Goldmedaille für Ungarn. Kugelstoßen sind die großen Gegner Torrens, USA, Berlund, Finnland und Wölke, Deutschland. Der finnische Meister Berlund, Wölkes stärkster Gegner. Sieben Zentimeter weniger als der Finne. Der letzte Stoß von Berlund. Noch weiter. 16 Meter zurück. Letzter Versuch. 16,20 Meter. Sieg des Deutschen. Erster, Wölke. Zweiter, Berlund. Dritter, Stück. Meterlauf. Die besten Mittelstreckler der Welt am Start. Zwei schwarze Läufer gegen die stärksten der weißen Rasse. Innen Edwards, Kanada. Daneben McCabe, England. Der Favorit des Rennens ist der riesengroße schwarze Woodruff. Lanzi Italien aber ist die Hoffnung Europas. Edwards geht in Führung vor Anderson Argentinien und Lanzi Italien. Edwards führt immer noch, aber Woodruff kommt auf. Kucharski Polen kommt vor. legt sich neben den Kanadier, hat die Spitze. Aber Edwards geht wieder nach vorn. Rudolf greift an. Übernimmt die Führung. Ranzi in dunklen Hemd auf dem fünften Platz. Edwards ist vorn. Einmal will er der Erste sein im 800 Meter Lauf. Einmal will er gewinnen auf seiner dritten Olympiade. Wo bleibt Lanzi? Woodruff, USA. Zweiter, Lanzi, Italien. Dritter, Edwards, Kanada. Im Dreisprung stehen Japans Athleten im Kampf gegen den Weltrekordmann Metcalf, Australien. Romero, USA. Meter 08. Europameister Raja Saari, Finnland. Meter 59. Richardson, Kanada. Ungültig. Wellner, Deutschland. Meter 27. Neuer deutscher Rekord. Ojima, Japan. Hajima, Japan. 15,76 Meter. Neuer olympischer Rekord. Metcalf, Australien. Goldmedaille für Japan. Im Weitsprung hat sich der Kampf zu einer Entscheidung zwischen dem deutschen Lutz Long und dem schnellsten Läufer der Welt, Jesse Owens, zugespitzt. Sieben Meter 54. Jesse Owens. Sieben Meter 74. 20 Zentimeter weiter als Long. Und nun wieder Long. Einmal Jesse Owens. 8,06 Meter! Neuer Weltrekord! Goldmedaille für Amerika! Meterlauf. Entscheidung. Fertig. Der Engländer Korns führt. Zweiter Beccali Italien, dritter Böttcher Deutschland. Nü Schweden und der schwarze Edwards Kanada auf gleicher Höhe. Dahinter der deutsche Meister Schaumburg. Führt immer noch, aber jetzt geht Böttcher vor. Geht vorbei an Beccali, vorbei an Korns, führt. Schaumburg rückt auf den vierten Platz, hinter Beccali. Die zweite Runde, Korns ist wieder vorn. Aus der Mitte stößt der Amerikaner Cunningham vor. Geht an, Schwede nie vorbei. Greift die Spitzengruppe an. Auf gleicher Höhe mit Böttcher und Beccali. Gefolgt von Lovelock, ganz in Schwarz. Cunningham liegt neben Korns. Jetzt an der Spitze. Außen kommt Schaumburg. Legt sich auf den zweiten Platz vor Lovelock. Cunningham, Schaumburg, Lovelock, Beccali. Da kommt der Schwede Nü. Passiert Korns und Böttcher. Vorbei an Beccali. Auf gleicher Höhe mit Lovelock und Schaumburg. Auf den zweiten Platz. Noch zwei Runden. Cunningham, Nee, Lovelock, Beccali, Schaumburg. Nü greift den Amerikaner an. Leicht Wolf Lovelock. Nü steigert. Aber der Amerikaner hält Stand. Cunningham und Nü auf gleicher Höhe. Der Schwede erkämpft sich die Spitze. Dicht gefolgt von Cunningham und Lovelock. Die letzte Runde wird eingeläutet. Nü führt vor Cunningham und Lovelock. Lovelock beginnt mit dem Sprung. Schon vorbei am Amerikaner. Greift den Schweden an. Vorbei! Cunningham folgt. Auch Beccali passiert den abgekämpften Nü. Lovelock, Cunningham, Beccali. In der Kurve holt der Amerikaner auf. Aber Lovelock steigert. Beccali kämpft und kämpft. Aber Lovelock ist in der Form seines Lebens unaufhaltbar. Weltrekord! Lovelock, Neuseeland, in der Weltrekordzeit von 3:47.8. Zweiter, Cunningham, USA. Dritter, Beccali, Italien.